Zu Ehren der koreanischen Jugendlichen im Ausland, die am 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung teilgenommen hatten, gab es am 2. September im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang ein Bankett, das vom Marschall Kim Il-sung gegeben wurde. Die Delegation des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan unter Leitung vom Vorsitzenden des Zentralpräsidiums des Verbandes, Kim Yong-zu, und die Delegation des Vereins der koreanischen Jugend in China unter Leitung von der Vorsitzenden des Vereins, Kim Yong-yo, und die Mitglieder der Delegationen und Heimatbesuchergruppen des Generalverbandes der Japan-Koreaner, die sich im sozialistischen Heimatland aufhalten, wurden dazu eingeladen. Zugegen waren dabei auch der stellvertretende Vorsitzende des Zetka der Partei der Arbeit Koreas, Kim Jong-chul, und weitere Mitarbeiter.